بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit auf euch anliegen, liebe Geschwister. Heute werden wir inshallah etwas über die Jugend reden. Über die Jugendlichen im Islam, die den Namen Osman haben, Mohammed haben, Hassan haben, Hussein haben, ja, Ibrahim haben, die diese edlen Namen tragen, ja, aber wo das Verhalten, das Charakter nicht mit diesen Namen kompatibel ist. Subhanallah. Ja, wie viele Jugendliche tragen diesen Namen, aber sind in diese Dunya verwickelt und vor allem in dieser westlichen Gesellschaft, wo diese Gesellschaft verdreckt ist, wo diese Gesellschaft den Bach hinuntergeht. Wie viele, Achi? Und wie viele kennen wir in unserer Umgebung, die vielleicht weg vom Fenster sind? Aber wir müssen uns auch selber fragen, was tun wir, dass wir diese Leute wieder in Schatzug in die Moscheen holen? Und deswegen auch jeder Bruder und jede Schwester dort draußen, ihr müsst alle Arbeit machen. Alle Arbeit. Wir machen Dauer mit dem Kuffar, ja? Wir laden sie zum Islam ein, machen die Infostände, machen alles, aber was ist mit unseren muslimischen Geschwistern? Was ist mit denen? Ja, die nicht beten, wo die Akida kaputt ist. Was ist mit diesen Leuten? Wer ermahnt diese Leute? Wer bringt diese Leute inshallah wieder zurück in die Moschee? Und auch dort wird uns Allah subhanahu wa ta'ala fragen. Ach, ist keine einfache Sache. Ist keine einfache Sache. Schaut, wie viele Geschwister gibt es, die sagen, wenn man sie fragt, bist du Muslim? Sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ich bin stolzer Muslim. Ja? Und du siehst ihn, Achi, wegen Dunya-Sachen ist er ganz vorne. Jede Woche eine andere Freundin. Jede Woche eine Diskothek. Jede Woche andere Schlägerei. Wegen Dunya, Achi. Wegen Dunya. Schau mal, heute, viele Leute haben Angst vor dieser Religion, Achi. Auch unsere Leute fürchten sich, Achi. Wenn sie Brüder sehen, die Bart haben, die versuchen, die Religion nach vorne zu bringen. Sie fürchten sich. Guck mal, sie fürchten sich nicht vor einer Schlägerei, vor der Polizei, vor dem Zargut, fürchten sich nicht. Aber vor ihren muslimischen Geschwistern, die diese Religion versuchen nach vorne zu bringen, fürchten sie sich. Und kommen nicht in die Moscheen und wollen mit den Leuten nichts zu tun haben. So, das ist eine Katastrophe, liebe Geschwister. Das ist eine Katastrophe. Und wie viele Leute von diesen Jugendlichen hat plötzlich der Tod erwischt? Wie viele auf dem Weg zur Diskothek? Wie viele auf dem Weg geht zu seiner Freundin? Hat einen Autounfall oder hat einen Herzinfarkt oder irgendwas und ist weg vom Fenster. Subhanallah. Und warum diese Feigheit, Achi? Warum diese Feigheit? Warum ist man feige? Warum hat man Angst? Ja? Warum hat man Angst vor den Menschen? Warum hat man Angst vor dem Tagut? Warum hat man Angst vor den menschlichen Geschöpfen? Die ein Geschöpf sind, genauso wie du und ich. Das ist nichts Besseres, Achi. Außer durch Taqwa. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Die Unterscheidung liegt nur wo? Durch Taqwa. Wer Taqwa ist, wer am Gottesfürsten ist, da gibt es die Stufungen. Und Allah weiß am besten. Und deswegen rufen wir alle Jugendliche auf. Kehrt zurück zur Religion, Achim. Kehrt zurück zur Religion. Weil wir müssen diese Stolz und diese Ehre, die wir im Islam, nur im Islam finden. Und sonst nirgendwo. Müssen wir nach vorne. Diese Flaggen, Achim, die müssen nach vorne gebracht werden. Schaut, wie sie in unseren Ländern sind. Tagut, Achi. Tagut-Diener sind in unseren Ländern und wollen uns weismachen, wie wir zu leben haben. Wollen uns weismachen, dass durch ihre Gesetze Gerechtigkeit kommen soll. Subhanallah. Sie sind die Ungerechtesten. Und wollen zu uns kommen und sagen, hier mit Demokratie und diesem ganzen Schrott, ja, wollen sie uns Gerechtigkeit bringen. So, in dieser Sache, Achi, wenn ihr nicht dagegen seid, wenn ihr nicht zum Islam zurückkommt, dann unterstützt ihr das indirekt. Wenn nicht vielleicht direkt, aber indirekt. Unterstützt ihr das. Und das ist eine Katastrophe. Und deswegen, liebe Geschwister, kommt zurück zu dieser Religion. Denn deine Feigheit wird dein Leben nicht verlängern, Achi. Deine Feigheit wird dein Leben nicht verlängern. Du wirst sterben. Und deine Feigheit wird dir nichts nützen. Und wie gesagt, ach, diese Umma braucht Männer. Männer, die diese Religion nach vorne bringen. Und wir sehen leider heute, total, ach, die Frauen in dieser Umma sind die Männer geworden, ach. Und die Männer sind Frauen geworden. Umgekehrt, Bruder. Wallahi, umgekehrt. Die Frauen, ja, sind mutiger geworden als die Männer. Die Frauen spenden mehr als die Männer. Ach, jetzt das letztens bei dem Koran-Projekt. Ich glaube, mehr als 70% Frauen gespendet. Frauen gespendet. Ach, wo sind die Männer? Wo ist die Umma? Wo sind die Löwen dieser Umma? Wo? Wo, Achi, wo? Ach, und dann bist du noch in der Diskothek am Hängen. Ja, und lass dich von solchen billigen Türstehern. Willst du doch einen erzählen lassen und du kommst rein, du kommst nicht rein. Und lässt dich dort erniedrigen, Achi. Subhana, Brüder, wacht auf. Wacht auf, Achi, wacht auf. Und desto demütiger wir sind gegenüber Allahu Azza wa Jal, desto mehr wird dich Allah erhöhen. Und suche nicht den Stolz und die Ehre bei den Kuffar. Und suche den Stolz und die Ehre nicht in dieser Dunya, sonst wirst du erniedrigt werden. Aber wenn du den Stolz und die Ehre im Islam suchst, bei Allahu Azza wa Jal suchst, wird er dich emporheben. Ja? Wirst du emporsteigen. Bi'izzillahi ta'ala. Denn wie wir sehen, Achi, die Salaf, guckt euch die Salaf an, die Mehrheit von ihnen hatten nicht viel Geld. Aber du hörst die Namen heute noch, Achi. Du hörst die Namen heute noch. Warum? Weil sie Allah geehrt hat. Allah hat diese Menschen geehrt. Warum hat er sie geehrt? Weil sie diese Religion wahrhaftig geliebt haben, Achi. Weil sie für diese Religion alles gegeben haben. Weil sie nicht die Dunya in ihren Herzen hatten. Und das war der riesengroße Unterschied. Aber wenn wir noch heute reden müssen, bezüglich der Jugend, dass sie beten müssen, dass sie fasten müssen. Achi, wir sind Muslime. Wir haben Ehre, wir haben Stolz. Ja? Ach, heute, der kommt, ja, meine Schwester hat einen Freund, ich mach die kaputt. Aber er betet nicht gar nichts. Ach, nicht zu beten ist schlimmer, als dass du eine Freundin hast. Nicht zu beten ist schlimmer, das haut dich erstmal selber kaputt. Bevor du jemanden anders kaputt hauen willst. Nicht zu beten ist schlimmer. Und das sagt Allahu Azza wa Jalla in Surat al-Maryam. Sagt er, sinngemäß. Und dann kam ein Volk, eine Generation, die das Gebet vernachlässigte und ihren Begierden folgten. Ihren Nefs folgten. Sie haben sich was gemacht? Sie haben Nefs zum Gott genommen. Und das ist das, Achi. Was eine Katastrophe heute in der Umma ist. Du siehst heute Geschwister, die knallen sich ab wegen Dunya. Der muss mir noch was geben. Der muss mir Geld geben. Der muss mir dies und das geben. Ja, und das ist eine Katastrophe, liebe Geschwister. Auch der Achlak der Muslime. Achi, was ist mit uns los, Achi? Was ist mit uns los? Was für ein Achlak ist das? Was für ein Adab ist das? Was für ein Haya ist das? Was die Muslime an den Tag bringen? Ist das das Benehmen, was der Prophet ﷺ uns gelehrt hat? Wo Allah subhanahu wa ta'ala über ihn sagt, du bist wahrlich vom edlen Charakter. Vom edlen Charakter, Bruder. Ach, heute, ich sehe Brüder, ach, der behandelt seine Frau, als wäre sie gar nichts, Bruder. Ist das Islam? Hat der Prophet ﷺ uns das gelehrt? Oder sagt er nicht, der Beste unter euch ist der, der seine Frau am besten behandelt, ach, subhanallah. Wo ist das, ach, heute, ach, die behandeln ihre Frauen, als wäre sie gar nichts. Ach, die, bei den Kuffar, ja, behandeln sie gut, ist alles gut. Wenn er aber nach Hause kommt, terrorisiert er seine Frau. Subhanallah, Bruder. Was ist das? Wenn du Stolz und Ehre zeigen willst, dann zeig es gegenüber den Kuffar, Achi. Aber sei demütig gegenüber den Muslimen und senke deine Stimme. Weil das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sind hart gegenüber den Kuffar, ja, und barmherzig gegenüber den Gläubigen. Wie musst du uns anlächeln, Achi? Wie musst du uns Geschenke machen? Wie musst du uns lieben für Allah subhanahu wa ta'ala? Wie musst du das Beste wollen gegenseitig? Und dazu gehört es, Achi, dass wir auch an unsere Geschwister denken. In den Ländern, ja, wo unsere Geschwister abgeschlachtet werden. Das gehört dazu, liebe Geschwister. Ja? Und der Prophet a.s.w. sagt, die Besten von euch sind die, die sich am besten benehmen. Achlak, Achi, Achlak, sehr, sehr wichtig. Guck den Propheten a.s.w. an, Achi. Wenn er durch die Straßen gegangen ist, subhanallah, Achi. La ilaha illallah. Was für ein Mensch, Achi. Subhanallah. So müssen wir sein, Achi. Keine Angst vor den Kuffar. Benehmen haben, Achlak haben. Wie unser Vorbild, der Prophet a.s.w. Nur er ist unser Vorbild, sonst keiner, Achi. Keiner, nur er. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Und wahrlich, ihr habt im Gesandten Allah das beste Vorbild. Beste Vorbild für euch. Und weder die westliche Gesellschaft ist für unser Vorbild. Weder irgendein Fußballspieler, noch irgendein Schauspieler. Was sind sowieso alles Lügner, Achi. Die sowieso nur Dunya nur Dunja im Herzen haben. Glaubt, Achi, denen geht es noch schlechter als vielen anderen, Achi. Glaubt nicht nur, weil die die Kassen voll haben. Meinst du, denen geht es gut? Nein, Achi. Denen geht es nicht gut, Achi. Im Gegenteil, denen geht es schlecht. Warum? Weil sie Islam den Rücken gekehrt haben. Und deswegen sage ich jedem Bruder und jeder Schwester, dass sie aufwachen sollen, dass sie aufstehen sollen. Denn wie hat sich diese Sache geändert? Wo wir Muslime erst wenige waren, als der Prophet a.s. mit 40 Jahren das Prophetentum bekommen hat. Wir waren nicht viele gewesen nachher. Aber es sind Männer dann aufgestanden, die dann die Lage geändert haben. Und was ist passiert, Achi? Eroberung, Eroberung, Eroberung, subhanallah. Warum? Keine Angst vor dem Kuffar. Nicht Ehre und Stolz beim irgendwo anders gesucht, außer beim Islam, Achi. Und das ist das, liebe Geschwister. Wir rufen jeden dazu auf, jeden Muslim, kehrt zurück zur Religion. Ja? Kehrt zurück zur Religion und taucht nicht in diese trügerische Dunya hinein. Allahu Azza wa Jal sagt es. Das diesseitige Leben ist nichts als ein trügerischer Missbrauch. Gar nichts. Hat du nicht mehr den Wert, ja? von einem Flügel, von einer Mücke? Ach, nichts. Und jeden Moment kann Malik al-Maut kommen, kann uns abberufen. Und deswegen rate ich auch die Brüder, die hier sind und auch die, die das Video sehen. Achi, steht auf. Steht auf und ruft die Menschen zum Tawhid. Ruft die Menschen zu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ruft die Menschen dazu auf, Achi, dass sie stolz sein sollen. Auf die Menschen, die die Religion verteidigen. Auf die Mujahideen stolz sein sollen. Die Mujahideen verteidigen sollen. Ja? Und dass sie sich für diese Religion einsetzen sollen. Und jeder kann was tun. Jeder. Und wir sollen uns mit unserem Gut und mit unserem Blut auf diesem Weg abmühen. Und nicht jene sind gleich, die sitzen bleiben und die auf Allahs Weg sich anstrengen. Die sind nicht gleich. Und Allah sagt in Surat al-Ankabut im letzten Vers, und diejenigen, die auf unserem Weg Dschihad führen, werden wir gewiss auf unsere Wege leiten lassen. Subhanallah. Wollen wir nicht zu denen gehören? Wollen wir nicht zu denen gehören? Und deswegen, Achi, nicht viel erzählen, nicht viel rumerzählen, nicht viel labern, sondern anstrengen, aufstehen und handeln und aufräumen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Shuhada sterben lassen. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Mujahideen den Sieg geben. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns so schnell wie möglich einen Scharia-Staat geben. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Tyrannen entfernen lassen. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Shabab recht leiten. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben, uns recht leiten und uns Jannat al-Firdaus A'la geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit als Wahr und die Lüge als Lüge zeigen lassen. Amen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.